SWR 2 Krimi. Frühaufsteher. Sheriff Ripley Wingate war Frühaufsteher. Noch nicht mal 7. Der Morgennebel hing über der Erde wie ein schwerer grauer Vorhang. Auf dem Parkplatz des Gerichtsgebäudes stand noch ein Wagen, ein kleiner Escort. Das hintere Seitenfenster eingeschlagen, mit Plastikfolie und Klebeband abgedeckt. Auf dem Fahrersitz saß eine junge Frau und schlief. Neben ihr ein Küchenmesser mit 10 cm langer Klinge. Kann ich helfen? Ich warte auf den Sheriff. Ich bin der Sheriff. Wirklich? Sie haben keine Uniform. Hm. Stimmt. Woher weiß ich dann, dass Sie der Sheriff sind? Was soll ich sagen? Sie können ja im Auto sitzen bleiben. Vielleicht taucht ein anderer Sheriff auf. Warten Sie. Männer mit Erfahrung. Nach dem gleichnamigen Roman von Castle Freeman. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Ich brauche Hilfe. Kaffee? Nein, danke. Ein Mann ist hinter mir her. Er will mir was tun. Ein Mann? Er beobachtet mich. Er verfolgt mich. Lässt mich nicht in Ruhe. Blackway. Sie wissen Bescheid? Ich kenne Blackway. Die meisten hier kennen ihn. Sie müssen mir helfen. Er verfolgt Sie also. Sag ich doch. Seit wann? Seit einer Woche. 10 Tagen. Er hat das Fenster von meinem Wagen eingeschlagen. Waren Sie dabei? Haben Sie es gesehen? Es war in der Nacht. Ich habe geschlafen. Dann wissen Sie es nicht mit Sicherheit. Er hat Annabelle umgebracht. Annabelle? Meine Katze. Gestern Nacht. Sie lag auf der Vordertreppe. Mit durchgeschnittener Kehle. Er hat ihr fast den Kopf abgetrennt. Nur die Ruhe. Wollen Sie jetzt einen Kaffee? Ja. Dann haben Sie also Ihre Katze genommen und sind hergefahren. Mitten in der Nacht. Ja. Und falls Blackway sich sehen lassen sollte, wollten Sie ihn mit Ihrem Obstmesserchen abstechen. Besser als nichts. Verstehe. Ich habe Angst. Ich werde bedroht. Sie müssen etwas unternehmen. Und was? Keine Ahnung. Sie sind der Sheriff, nicht ich. Ich könnte ihn natürlich besuchen, mit ihm reden. Ich weiß aber nicht, ob das die Sache besser machen würde. Was meinen Sie? Er will mir was tun. Er wird mir was tun. Für etwas, das er vorhat, kann ich ihn nicht festnehmen. Das ist gegen das Gesetz, das wissen Sie. Hören Sie, habe ich mich irgendwie unklar ausgedrückt? Er hat meiner Katze die Kehle durchgeschnitten. Und jetzt sagen Sie mir, ich muss warten, bis er mich erwischt, bevor Sie was tun können? So könnte man es ausdrücken. Dann gehe ich besser. Setzen Sie sich. Bitte. Gibt es hier in der Gegend Leute, die Sie kennen, Verwandte? Nein, niemanden. Woher stammen Sie? Nicht von hier. Dann gehen Sie weg. Nein, ich habe nichts getan. Soll Blackway doch weggehen. Blackway ist aber von hier. Haben Sie Freunde? Sind Sie nicht mit Russells Sohn zusammen, mit Kevin? Kevin ist weg. Er ist abgehauen. Und sonst habe ich niemanden. Ich meine, ich kenne niemanden. Und selbst wenn, Sie sagen ja, dass mir niemand helfen kann. Ich sage, dass Ihnen das Gesetz nicht helfen kann. Das ist nicht ganz dasselbe. Nein. Kennen Sie die Fabrik? Auf der anderen Seite der Stadt, ein großes, altes Gebäude, direkt an der Straße? Früher wurden da mal Stühle gemacht. Die Stuhlfabrik. Ich habe das Schild gesehen. Meistens sitzen da ein paar Leute rum. Fragen Sie nach Whizzer. Kennen Sie ihn? Whizzer? Sagen Sie ihm, ich habe Sie geschickt. Erzählen Sie ihm von Blackway und fragen Sie nach Scotty. Scotty? Scott Cavanaugh. Er und Blackway hatten mal miteinander zu tun, könnte man sagen. Vielleicht kann er Ihnen in dieser Sache helfen. Wie denn? Das müsste er entscheiden, oder? Und wenn er nicht will? Das wird er schon, wenn Whizzer ihn darum bittet. Wer ist Whizzer? Er ist da drüben so etwas wie der Boss. Die Fabrik gehört ihm. Für Alonso Boot, genannt Wizard, begann der Tag wie üblich. Na dann. Er hiefte sich von dem abgewetzten Ledersofa in seinen Rollstuhl und fuhr mit 8 km/h zum Klo. Die Dead River Stuhlfabrik. In den letzten 50 Jahren wäre jeder, der in der Dead River Stuhlfabrik aufgekreuzt wäre, um einen Stuhl zu kaufen, ausgelacht worden. Bis auf ein paar verrostete Maschinen stand die Fabrikhalle leer. Auf dem Hof betrieb Wizard noch ein kleines Sägewerk. Dass es kaum etwas einbrachte, spielte keine Rolle. Seit ihn beim Baumfällen eine Eiche unter sich begraben hatte, lebte er von seiner Vollbehindertenrente. Aus dem ehemaligen Büro des Betriebsleiters hatte er eine Art Club gemacht. Dort thronte er in einem elektrischen Rollstuhl der Marke Wizard und verbrachte seine Zeit mit den 3 oder 4 Männern, die gerade da waren, um ihm Gesellschaft zu leisten. Wer von Ihnen ist Wizard? Warum wollen Sie das wissen? Kennen Sie Scott Cavanaugh? Scotty? Klar kenne ich den. Ich suche ihn. Man hat mir gesagt, er ist hier. Wer hat Ihnen das gesagt? Der Sheriff. Wingate? Er hat gesagt, Cavanaugh könnte mir vielleicht helfen. Ja, Scotty ist nicht da. Er kommt wahrscheinlich am Nachmittag vorbei. Sie sind die Freundin von Russells Sohn, oder? Von Kevin? Jetzt nicht mehr. Sie haben Blackway angezeigt. Und darum braucht sie jetzt Hilfe, stimmt's? Ja, genau. Was für eine Art von Hilfe. Was hat Blackway Ihnen getan? Er verfolgt mich. Blackway verfolgt Sie? Er beobachtet mich. Er hat ein Fenster von meinem Wagen eingeschlagen. Er hat meine Katze umgebracht. Ihre Katze? Er will mir wehtun. Blackway hat Annabelle umgebracht, weil sie mir gehörte, um mir zu zeigen, zu was er fähig ist. Der Sheriff sagt, er kann nichts unternehmen. Er hat mir geraten, zu Ihnen zu gehen. Also, was soll ich jetzt tun? Sich eine neue Katze besorgen? Die Stadt verlassen. Sie meinen wegrennen? Genau. Ich habe nichts getan. Ich bin hier und ich bleibe hier. Das habe ich dem Sheriff auch schon gesagt. Ziemlich harter Brocken, was? Aber eigentlich hat sie recht. Warum soll sie wegrennen? Blackway würde sie suchen. Und finden. Was soll Scotty denn für sie tun? Der Sheriff hat gesagt, er könnte irgendwas tun. Ein Auge auf mich haben. Oh, könnte er wohl. Aber er ist nicht da. Und das war's? Das war's wohl. Was ist eigentlich los mit euch? Mit euch? Was denkt ihr Leute euch eigentlich? Ich komme her und bitte um Hilfe. Ich habe sonst niemanden, zu dem ich gehen könnte. Der Sheriff hält mir einen Vortrag über Recht und Gesetz. Euer Freund ist nicht da. Und ihr sagt, das war's wohl? Nur die Ruhe. Ach, leck mich doch. Was ist eigentlich mit Nate the Great? Ah, Nate. Sie braucht einen, der ein Auge auf sie hat. Das könnte Nate doch machen. Wenn du ihn bittest, würde er es machen. Er ist doch bloß ein Junge. Moment. Aber ein großer Junge. Stimmt. Wo ist er eigentlich? Moment mal. Er hilft Lester mit den Betonblöcken. Mason, hol ihn mal her. Wer ist dieser Nate? Nate the Great half manchmal im Sägewerk aus. Er war groß und so kräftig, dass er 15 Kilo schwere Betonblöcke wie einen Basketball auffing. Er war keiner, der viele Bücher las, keiner, der viele Worte machte. Intelligenter als ein Pferd, aber nicht so intelligent wie ein Traktor. Ja? Du sollst der Dame hier helfen, Blackway zu finden. Wir vergessen das Ganze, okay? Kannst du ein Auge auf sie haben? Kein Problem. Kennst du Blackway? Hab ihn mal gesehen. Glaubst du, du wirst mit ihm fertig? Schätze schon. Ich will nicht. Der Junge soll lieber Basketball trainieren. Trainierst du Basketball? Nein. Tja, wie es aussieht, ist die Auswahl nicht groß. Sie können natürlich auch allein zu Blackway gehen und ihn nett und freundlich bitten, sie in Ruhe zu lassen. An das Gute in ihm appellieren. Auf den Knien. Das könnte funktionieren. Ach, leckt mich doch. Das haben Sie schon gesagt. Am besten, du fährst gleich mit ihr los. Und die Betonblöcke? Lester wartet auf mich. Das hat Zeit. Blackway hat sich irgendwo in den Towns eingerichtet. Waren Sie schon mal dort? Wo? In den Towns. Wir haben sie immer die Lost Towns genannt. Nein. Und du? Kennst du dich da oben aus? Nein. Ach. Aber Lester, er hat da oben Bäume gefällt, jahrelang. Er kennt die Towns so gut wie Blackway. Gib ihn Les mit. Wer ist das? Lester, hast du zugehört? Klar. Kennst du dich da oben aus? Klar. Ist natürlich schon eine Weile her. Eine Weile? Wie lange? 100 Jahre? Ihr wollt mich mit einem Jungspund und einem Knacker aus dem Altersheim zu Blackway schicken? Willst du die beiden begleiten? Ihnen helfen, Blackway zu finden? Kann ich machen. Hast du alles, was du brauchst? Du weißt schon. Das holen wir noch. Moment mal. Am besten, Sie gehen jetzt. Die beiden werden Ihnen bei der Sache mit Blackway helfen. Und wenn nicht, könnt ihr ihn immer noch beschimpfen, bis er tot umfällt. Die zwei haben keine Chance. Die verspeist Blackway zum Frühstück. Vielleicht auch nicht. Nate, geh ich schon mal mit ihr raus. Okay. Les? Ja? Der Junge stürzt sich gern mal in irgendetwas rein. Er denkt nicht besonders viel nach. Er weiß nicht, wie das geht. Ich pass schon auf. Wenn ihr erst mal da seid, könnt ihr nicht mehr zurück. Dann müsst ihr das Ding bis zum Ende durchziehen. Klar. Na dann. Die Frau ist eine Nummer was? Haare bis zum Arsch. Und ihre Katze heißt Annabelle. Ein ziemlich harter Brocken. Die rennt nicht vor Blackway davon. Die nicht. Und sie hat recht. Sie hat nichts getan. Sie hat keinen Grund wegzurennen. Würdest du wegrennen? Ich? Vor Blackway? Auf jeden Fall. Das Argument. Was für ein Haufen Clowns. Sie meinen Wizard und die anderen? Ich kenne die Sorte. Sitzen bloß rum und tun nichts. Sie reden. Genau, sie reden. Wie mir dieses Gerede zum Hals raushängt. Wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren zu mir. Ich denke, wir fahren zu Blackway. Erst holen wir noch was. Und was? Nate, was holen wir? Kann der nicht reden? Ich weiß es nicht. Kannst du reden? Nein. Ah. Sie glauben, wir können es nicht mit Blackway aufnehmen, oder? Ihnen fehlt das Vertrauen. Könnte man so sagen. Und darum fahren wir erstmal zu mir. Lester lebte in einem Weiler, der aus 7 Häusern und einer Scheune bestand. Kein Postamt, keine Schule, kein Laden. Sein Haus war das letzte in der Reihe. Ein kleiner Bungalow, schon älter. Als seine Frau Irene genug gehabt hatte von ihm und zu ihrer ältesten Tochter nach Florida gezogen war, hatte er das Haus mehr oder weniger verkommen lassen. Er kümmerte sich nur um die Sammlung von Windspielen, die Irene für den Vorgarten angeschafft hatte. Er stellte sogar selbst welche her, mit einer Laubsäge. Er hatte einen Mann konstruiert, der die Hosen runterließ und den Leuten, die vorbeifuhren, seinen Hintern zeigte. Was Irene und die Mädchen betraf, war er sentimental. Ich habe mich immer gefragt, wer hier wohnt. Wenn er eine Frau hat, kann sie einem leid tun. Hat er die Windspiele selbst gemacht? Weiß ich nicht. Wie alt ist er eigentlich? Wer? Na, wer schon? Lester. Dein Partner. Über wen haben wir denn gerade geredet? Les? Weiß nicht. Ziemlich alt. Hör mal, sei ehrlich. Schafft er das mit Blackway? Könnt ihr das wirklich hinkriegen? Ich habe keine Angst vor Blackway. Solltest du aber. Was ist das denn? Lester trug ein langes, in Kartonpapier gewickeltes Paket. Er öffnete die Beifahrertür des Pickups und legte es sorgsam hinter dem Sitz auf den Boden. Was ist das? Vorhangstangen. Das ist ein Gewehr, oder? Vorhangstangen. Moment mal. keine Waffen. Niemand hat irgendwas von Waffen gesagt. Nate, halt an. Okay, was wollen Sie eigentlich? Wie meinen Sie das? Was genau sollen wir für Sie tun, bei Blackway? Ihn dazu bringen, dass er aufhört. Dass er mich in Ruhe lässt. Und was meinen Sie, wie wir das tun? Sollen wir mit Blackway reden? Mit ihm diskutieren, bis er Vernunft annimmt und sie in Ruhe lässt? Können wir das? Ich weiß nicht. Nein, das könnt ihr nicht. Doch, können wir. Wir können mit Blackway diskutieren. Und das da hinten ist unser Argument. Na, da habe ich ja was verpasst. Wie heißt die junge Frau? Lillian. Sie heißt Lillian. Und wer ist Blackway? Du weißt nicht, wer Blackway ist? Nein, was will er denn von der Frau? Er will sie bestrafen. Oh, wieso das denn? Du stellst Fragen. Conrad war nicht aus der Gegend. Er war wegen Wizards jüngster Schwester nach Vermont gezogen. Er hatte sie geheiratet. Er mochte die Gegend, aber er verstand die Leute noch immer nicht. Er dachte, er könnte sie kennenlernen, wenn er Fragen stellte. Er war ein Mann voller Fragen. Blackway war einer von Wingates Hilfs-Sheriffs. Er hat Kevin wegen Fahrens mit einem defekten Fahrzeug eingehalten. Kevin? Lillians Freund. Sie war auch dabei. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und dann hat er das Dope gefunden. Welches Dope? Kevin hatte ein Beutel Gras dabei. Unter dem Rücksitz versteckt. Schlaues Bürschchen. Na klar. Blackwell wusste, dass ein Beutel Gras unter Kevins Rücksitz so unvermeidlich war. Wie Ameisen beim Picknick. Er hat beschlossen, ihn ein bisschen durch die Mangel zu drehen. Hilfs-Sheriffs verdienen ja nicht viel. Ja, und das heißt? Er hat das Gras kassiert. Und Kevin gedroht, dass er ihm im Genick sitzen wird, wenn er nicht verschwindet. Kevin war schlau. Das erste Mal in seinem Leben. Er ist abgehauen. Irgendwo in den Süden. Und seine Freundin hat er hier sitzen lassen? Ja, das ist der Punkt. Kevin ist abgehauen, aber seine Freundin nicht. Die hat Anzeige erstattet. Gegen Blackway? Sie ist eben ein ziemlich harter Brocken. Sie ist zur Staatspolizei. Aber die wollten die Finger davon lassen. Die wussten nämlich schon, was Blackway so treibt. Sie wollten Wingate nicht in die Suppe spucken. Wingate ist so ziemlich der Einzige in Vermont, der keine Angst vor Blackway hat. Wizard hat auch keine Angst vor ihm, oder? Wiz? Natürlich nicht. Ich mag Blackway. Und Lester? Hat der Angst vor Blackway? Klar. Aber Les ist ein alter Fuchs. Er weiß, was er tut. Jedenfalls sind die von der Staatspolizei zu Wingate... Und haben ihm von Blackways Nebengeschäften erzählt. Und Wingate hat ihn rausgeschmissen. Jetzt ist Blackway wieder Zivilist. Kein Streifenwagen mehr. Keine Uniform, keine Kanone. Und alles wegen dieser Frau? Ich sag euch was. Diesmal ist Blackway an die Falsche geraten. Das Lager am Diamond Mountain. Wo sind wir hier? Am Diamond. In dem Lager arbeiten Freunde von Blackway. Auf der Lichtung stand ein Lastwagen. Haushoch beladen mit frisch gefällten Bäumen. Daneben ein Mann. Er hatte ihren Pickup gesehen und rief jetzt irgendetwas. Noch drei andere Männer kamen dazu. Keiner von denen ist Blackway. Nate, willst du vorgehen? Klar. Die Holzfäller hatten sich in einer Reihe aufgestellt. Zwei von ihnen trugen eine Axt auf der Schulter. Einer hatte einen Hund bei sich mit einem Kopf wie ein 5-Liter-Fass. Was passiert jetzt? Nichts. Es wird einen Kampf geben, oder? Wollen Sie das? Nein, das sind zu viele. Wenn ich dort bin, machen Sie den Motor an, okay? Ist Blackway hier? Wer will das wissen? Ich. Warum? Wir müssen ihn sprechen. Wir? Die Leute, die mit mir gekommen sind. Scheißegal, was ihr müsst. Was ist in dem Paket? Hier drin? Vorhangstangen. Quatsch. Vorhangstangen. Blackway ist also nicht hier. Er war hier. Vielleicht ist er zum Highline gefahren. Glaubt bloß nicht, dass er sich vor euch versteckt. Was war da los? Ich dachte, es gibt einen Kampf. Nicht viel. Diese Burschen sehen meistens härter aus, als sie sind. Was ist das, Highline? So eine Art Motel. Und da fahren wir jetzt hin. Es sei denn, Sie wollen die Sache abblasen. Nein, will ich nicht. In dem Paket ist ein Gewehr, oder? Das haben die jedenfalls gedacht. Sie haben sie ausgetrickst. Sie hatten Angst, gegen die anzutreten, und darum haben sie sie ausgetrickst. Wer hatte Angst? Sie mag keine Tricks. Sie mag Kämpfe. Die Sache ist nur, sie ist nicht die, die kämpfen muss. Nein, ist sie nicht. Könnt ihr vielleicht mal aufhören? Ich wollte nicht, dass es einen Kampf gibt. Blackway werden sie nicht so leicht austricksen. Eine Katze, die Annabelle heißt. Für eine Bedienung haut sie ganz schön auf den Putz, oder? Ach, sie ist Kellnerin? Sie ist ein kluges Mädchen. Ich glaube, sie hat auch im Kindergarten gearbeitet. Schade, dass Scott Cavanaugh nicht da war. Warum? Na, um ihr zu helfen. Sieht Scotty vielleicht anders? Scotty kennt Blackway. Könnte man sagen. Wisst ihr noch die Sache im Fort damals? Ich war dabei. Was denn für eine Sache? Ach Gott, wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? Länger. Was war denn? Ach, irgendwann haben sich Scotty und sein Bruder und zwei Freunde im Fort mit Blackway angelegt. Schwerer Fehler. Sehr schwerer Fehler. Blackway hat 3 von ihnen krankenhausreif geschlagen. Scottys Kiefer war ein paar Monate lang verdrahtet. Er konnte nur Suppe essen. Einer von seinen Freunden war 3 Tage bewusstlos. Das Ganze hat ungefähr eine halbe Minute gedauert. Ja, und trotzdem sagt ihr, dass Lester und Nate es mit Blackway aufnehmen können? Sag ich ja gar nicht. Ich auch nicht. Wir haben eine Chance. Nate the Great ist über 30 Jahre jünger als Blackway. Außerdem ist er größer. Aber nicht viel. Und was seine Kraft angeht, ihr erinnert euch doch an die Sache mit Perry und seinem Wagen. Was war da? Perry hatte einen Platten. Er hat angehalten und den Wagen mit dem Wagenheber hochgekurbelt. Er hatte einen Escort. Eine Chevette. Es war ein Escort, weiß. Weiß stimmt, aber es war eine Chevette. Und dann? Der Wagen ist vom Wagenheber gerutscht. Der Wagen ist vom Wagenheber gerutscht. Hat Perry umgestoßen, ist auf seinen Arm gerollt und dort stehen geblieben. Und dann kommt Nate the Great vorbei. Er geht zur Stoßstange und hebt den ganzen Scheißwagen an, sodass Perry seinen Arm rausziehen kann. Er hebt den Wagen an und sagt Perry, er soll sich Zeit lassen. Er hat die Chevette hochgehoben, als ob es gar nichts wäre. Den Escort. Nate the Great kann es mit Blackway aufnehmen. Na, ich weiß nicht. Der Junge ist stark, aber nicht schlau. Er wird denken, es ist so eine Art Boxkampf. Er hat keine Tricks auf Lager. Aber Les. Was für Tricks? Na, die Tricks, die man braucht. Les kennt alle. Und noch was, er zieht das durch. Bis zum Ende. In der Hinsicht ist er genauso verrückt wie Blackway. Das Highline. Das Highline war kein guter Ort. Es war traurig, schmutzig, halb leer. Ein Biotop für traurige, schmutzige, halbleere Menschen, die nicht gesehen werden wollten. Untergetauchte, Selbstmörder, Händler mit Waren, mit denen man nicht handeln sollte. Vor allem aber für Ehebrecher. Was für eine Bruchbude. Es gibt wirklich Leute, die dafür bezahlen? Die bleiben ja nicht lange. Stimmt. Sie sollten vielleicht lieber hier warten. Ich bleib nicht allein hier draußen. Wie Sie wollen. Nehmen Sie Ihr Gewehr nicht mit? Gewehr? Ach ja, Ihr Paket. Ich glaube diesmal nicht. Hey, wo wollt ihr hin? Hallo, Stu. Hallo. Der Mann, der aus der Tür mit der Aufschrift Büro trat, war 2 Meter groß und hatte einen Bart, der ihm bis auf die Brust hing. An den Seiten schwarz und in der Mitte grau, wodurch der Eindruck entstand, dass er gerade ein Stinktier aß. Wie geht's dir, Stu? Was wollt ihr? Wir wollen zu Blackway, wir suchen ihn. Warum? Er wird sich freuen, uns zu sehen. Stimmt doch, oder? Nate? Stimmt. Wir haben gute Neuigkeiten für ihn. Er ist aber nicht da. Schade. Ist das nicht schade? Ja, echt schade. Blackway wird sauer sein, wenn wir ihn nicht finden, oder? Bestimmt. Sein Partner ist da. Fragt ihn. Was hast du gesagt? Ihr könnt mit seinem Partner reden. Sie gingen die Betontreppe zur Galerie im ersten Stock hinauf und dann zu einer Tür in der Mitte. Stu klopfte. Sofort wurde geöffnet. In dem Zimmer waren zwei Männer. Einer saß, der andere stand. Auf dem Bett lag ein großer Koffer. Wer sind die denn? Die suchen Blackway. Blackway ist nicht hier. Wissen Sie, wo wir ihn finden können? Oh, kennst du die? Ihn schon, klar. Und Sie? Nein, hätte aber nichts dagegen, Sie kennenzulernen. Ach ja. Die Sache ist die, wir müssen Blackway sprechen. Blackway ist nicht hier. Das haben Sie schon gesagt. Und was wollt ihr denn von ihm? Es ist nämlich so, er hat gewonnen. Stimmt's? Stimmt. Gewonnen? In der Tombola. Tombola? Zugunsten der Feuerwehr. Sie wissen schon. Ah ja, ja, ja, ja, ja. Hat einen der Hauptpreise gewonnen. Den Videorekorder. Videorekorder? Nein, nicht den Videorekorder. Hat den Gasgrill gewonnen. Nein, das ist Danny. Blackway hat den Videorekorder gewonnen. Das war doch letztes Jahr. Da hat Danny den Grill gewonnen. Nein, vorletztes Jahr. Gott im Himmel. Letztes Jahr hat Danny den Klafter Holz gewonnen. Ihr scheiß Hinterwäldler denkt, ihr habt jede Menge Zeit, was? Machen wir heute noch unser Geschäft oder ist das hier eine verdammte Party? Nein. Okay, okay. Blackway war hier, wollte zum Fort. Sich mit jemandem treffen. Vielleicht ist er aber auch schon wieder in den Bergen. Zu Hause. In seinem Lager. Wisst ihr, wo das ist? Wissen wir. Ich weiß es nicht. Was ist jetzt? Ich habe noch eine lange Fahrt vor mir. Stu, bring sie raus. Das war Blackways Partner? Das war niemand. Verschwindet jetzt. An eurer Stelle würde ich nach Hause fahren, ja? Gib den Fernseher jemand anders. Blackway braucht keinen Fernseher. Es ist ein Gasgrill. Geht nicht. Blackway hat ihn gewonnen, wir müssen ihn übergeben. Wenn ihr was von Blackway wollt, dann fahrt zum Fort. Wenn er dort nicht ist, fragt Murdoch. Er ist ein Freund von Blackway. Murdoch? Ist er wieder da? Seit dem Frühjahr. Und jetzt verschwindet. Oh, was für ein Scheißkerl. Woher kennen Sie ihn? Wir waren mal ein Jahr im selben Trupp und haben Bäume geschlagen. Stu war noch nie ein Schwerarbeiter. Was für Scheißkerle. Kennen Sie diesen Murdoch, den er erwähnt hat? Vom Sehen. Ist ein richtiger Stier. Beim Knast. Irgendwo im Süden. Schlecht für uns. Dass er im Knast war? Dass sie ihn wieder rausgelassen haben. Vor dem habe ich keine Angst. Natürlich nicht. Mit diesem Stu wäre ich auch fertig geworden. Das war das Blödeste, was ich je gehört habe. Ich wette, die waren bekifft, sonst hättet ihr diesen Quatsch nicht abziehen können. Das hätte auch Kevin einfallen können. Nichts als Gequatsche. Aber es hat funktioniert. Ja, weil der Große zu dumm und der andere zu bekifft war. Sie haben sie ausgetrickst. Wieder mal. Ihr habt es jetzt zweimal geschafft, einem Kampf auszuweichen. Meint ihr, das geht so weiter? Hoffentlich nicht. Warten Sie nur, bis ich den Jungen von der Leine lasse. Sie lassen ihn von der Leine. Und was ist mit Ihnen? Warum hatten Sie Ihr Gewehr nicht dabei? Gewehr? Ah. Eine Waffe ist nur dann gut, wenn man der Einzige ist, der eine hat. Les ist nicht verrückt. Er war bloß ein bisschen zu lange zu tief im Wald. Stimmt. Les hat schon im Wald gearbeitet, als sie noch Pferde hatten. Ach, so alt sieht er gar nicht aus. Wie alt ist er eigentlich? Älter als ich. Älter als du ist keiner. Ich weiß noch, wie er als Junge war. Er hat immer in Lucas Werkstatt herumgehangen und beim Beschlagen geholfen. Lucas Werkstatt? Wo jetzt das Antiquitätengeschäft ist. Ach ja, das ist auch sowas. Was ist auch sowas? Er konnte gut mit Pferden umgehen. Und nach ist er dann mit den Holzfällern in den Wald gegangen. Was ist auch sowas? Naja, dass alles hier früher mal was anderes war. Das Antiquitätengeschäft war eine Schmiede und unser Haus war mal die Schule, sagt Betsy. Stimmt, das war mal die Schule. Das Fort, das war doch mal eine Autowerkstatt, oder? Stimmt. Na und? Naja, nichts ist mehr das, wie es mal war. Außer der Fabrik. Stimmt. Wie lange gibt's die eigentlich schon? Lange. Das muss ja nicht so bleiben. Wie meinst du das? Naja, Alles verändert sich. Man könnte ein Museum daraus machen. Ein Museum? Für was? Keine Ahnung. Fort Bob. Bob, der Besitzer des Fort, hatte beim Umbau keinen Wert auf die Atmosphäre der Bar gelegt. Es gab keine Fenster. Die drei Tore der ehemaligen Autowerkstatt hatte er einfach zugemauert. Es gab auch keinen Billardtisch oder Flipper. Man ging nicht ins Fort, um zu spielen oder sich zu amüsieren. Das Fort war schlicht und effizient. Eine Stätte der Herstellung und Wartung von Säufern. Auf dem Parkplatz standen an diesem Nachmittag 7 Autos. Blackway fährt einen schwarzen Pickup. Ja. Er ist nicht hier. Wahrscheinlich nicht. Aber Murdoch vielleicht. Vor dem habe ich keine Angst. Meinetwegen kann's losgehen. Moment. Keine Fäuste, kapiert? Das hier ist kein Boxkampf. Wenn du zuschlägst, musst du mit etwas anderem zuschlagen. Mit etwas Hartem. Dann reicht nämlich ein einziger Treffer. Ich hab doch gesagt, vor dem habe ich keine Angst. Natürlich nicht. Aber es muss vorbei sein, bevor es noch richtig angefangen hat. Das ist immer am besten. Dieser Typ da drin. Groß, bullig, schwarzer Bart, rasierter Schädel, schwarze Lederjacke. So einer will einem eine Heidenangst einjagen. Weil er weiß, sonst hat er ein Problem. Er kann nicht einstecken. Warum kämpfen Sie denn nicht mit ihm? Meine Kampfzeiten sind vorbei. Aber ich habe dem Jungen alles beigebracht, was ich weiß. Stimmt das? Also was ist jetzt? Da kommt Scotty. Hallo Mädels. Hast du Bier mitgebracht? Klar. Wir sind schon ganz ausgetrocknet. Kannst du das mal verteilen? Ja, klar. Kann ich. Wir haben Conrad erzählt, dass du und Blackway im Fort eine kleine Auseinandersetzung hattet. Ich kann mich nur dunkel erinnern. Klar. Ich glaube, ich habe ihm meine Rippe gebrochen. Bestimmt. Das kann aber nicht allzu weh getan haben. Denn danach warst du wie lange bewusstlos? Eine Woche? Ich bin ausgerutscht. Gestürzt direkt in seine Faust. Sonst wäre die Sache anders ausgegangen. Klar. Heute Morgen hatten wir Besuch. Da hatte ich jemand gesucht. Eine Frau. Ach, noch eine. Kevins Freundin, ehemalige Freundin. Sie war hier? Warum? Weil du ihr gegen Blackway helfen solltest. Er verfolgt sie. Hat ihr Fenster eingeschlagen. Ihre Katze umgebracht. Ihre Katze. Wingate hat gesagt, er kann nichts für sie tun. Wingate kann nie irgendwas tun. Er hat gesagt, sie soll sich an dich wenden. Du würdest ihr helfen. Wie denn? Und das war nicht so klar. Wahrscheinlich, indem du Blackway wegräumst. Wie damals, als du ausgerutscht bist. Wir reden hier von Kevins Freundin. Dünn, lange Haare. Genau die meinen wir. Ja, dünn ist sie nicht. Wizard mag sie. Und wo ist sie jetzt? Du warst nicht da, also ist sie wieder gegangen. Mit Les und Nate the Great. Die beiden regeln das für sie. Die schaffen ihr Blackway vom Hals. Das ist ein Witz, oder? Die verspeist Blackway zum Frühstück. Das hat die Frau auch gesagt. Genau dasselbe. Und außerdem, was ist mit seinen Freunden? Die anderen, an denen man vorbei muss, wenn man was von Blackway will. Les sagt, er kriegt das hin. Jedenfalls sind sie losgezogen. Ich muss gehen. Ach komm. Trink erst noch dein Bier aus. Keine Zeit. Wo will er denn hin? Etwa den dreien hinterher? Eher nicht. Eher in die andere Richtung. Nach Australien zum Beispiel. Wir wollen dir ein Bier ausgeben. Lester stellte den großen Krug mit Bier auf den Tisch in der Nische. Es war still im Fort. Wie meistens. Nur ein Gast unterhielt sich mit dem Barmann, die anderen saßen allein und tranken. Auch Murdoch. Kenne ich euch? Geht auf uns. Worauf du einen lassen kannst. Ich habe euch nicht hergebeten. Schenk ein. Mann, warum so knauserig? Wir haben doch Zeit. Wofür? Was wollt ihr? Also wir suchen Blackway. Blackway? Wer ist das? Ist er in den Towns? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was wollt ihr von ihm? Er macht der Lady da Ärger. Lady? Du meinst die da? Von der habe ich gehört, das ist Blackways Matratze. Und das nennst du Lady? Ist sie nicht. Wenn nicht jetzt, dann bald. Was Blackway will, das kriegt er auch. Wenn er sie will, dann kriegt er sie. Die Lady. Murdoch beugte sich vor und spuckte vor Lilien auf den Tisch. Nate wollte aufstehen, aber Lester legte die Hand auf seinen Arm. Es gibt solche und solche Ladies. Du und Blackway, ihr kennt euch ganz gut, nehme ich an. Könnte man sagen. Wenn man da war, wo du gewesen bist. Wo bin ich denn gewesen? Muss hart sein da drin. All die Sachen, die da so passieren. Weißt du eigentlich, mit wem du redest? Wenn Blackway in den Towns ist, ist er dann allein? Wie soll ich das wissen? Tja, dann... Warum fragst du nicht sie? Deine Lady. Sie ist doch seine Matratze. Sie macht für ihn die Beine breit. Ich dachte, du bist das. Wie war das? Was hast du gesagt? Noch Bier? Lester packte den noch fast vollen Glaskrug, holte aus und schlug ihn mit voller Wucht an die linke Seite von Murdochs Kopf. Ein rosiger Schwall Glas, Schaum, Bier und Blut ergoss sich über den Tisch und auf den Boden. Geht schon mal vor. Nate zog Lillian aus der Nische und schob sie zum Ausgang. Die Männer an der Theke rührten sich nicht. Der Barmann war verschwunden. Murdoch war bewusstlos, wenn nicht tot. Lester zerrte ihn aus der Nische und ließ ihn auf den Boden fallen. Dann hob er den Fuß und trat mit aller Kraft auf Murdochs Knie. Sie haben ihn umgebracht. Dem geht's bald wieder prima. Muss vielleicht ein bisschen genäht werden. Prima? Ich habe gesehen, wie Sie auf sein Knie getreten sind. Warum mussten Sie ihm das Knie brechen? Sie hätten das wahrscheinlich nicht getan, was? Er lag auf dem Boden. Er war bewusstlos. Ihnen wäre es wahrscheinlich lieber, er würde aufstehen und uns verfolgen. Ich habe dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Sie wollten doch einen Kampf. Hier. Was ist das? Sein Ohr. Oh. Es ist quer durch den Raum geflogen. Ein glatter Schnitt. Wir können das Murdoch zurückgeben. Wollen Sie das übernehmen? Nein. Dachte ich mir. Da vorne links. Wohin fahren wir? Wohin uns alle geschickt haben. In die Towns? Die Lost Towns. Ein riesiges Gebiet. 250 Quadratkilometer Wald. Immer wieder waren Holzfäller, Jäger, Camper und Wanderer in die Lost Towns aufgebrochen und nie wieder gesehen worden. Es gab nur eine Straße, kein einziges Dorf und kein Gebäude, das größer war als eine Jagdhütte. Davon auch nur zwei oder drei. Holzfäller legten Wege und Pfade an, die bald schon überwuchert wurden. Dieser riesige dunkle Wald holte sich alles zurück, jeden Fußbreit. Wie weit noch? 2-3 Kilometer. Dann kommt eine Abzweigung den Berg rauf. Von dort sind es noch mal 1,5 Kilometer bis zur Blackways Hütte. Oh, warum sind wir nicht bis zur Abzweigung gefahren? Einen Motor hört man hier oben kilometerweit. Aber es wird dunkel sein, bis wir da sind. Wahrscheinlich. Wir werden nichts mehr sehen können. Blackway auch nicht. Du bist doch in den Towns gewesen. Du kennst den Wald da oben. Geh 10, 20 Meter vom Weg ab und du siehst gar nichts mehr. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Wenn du dich einmal umdrehst, findest du nie wieder raus. Das haben diese Leute nicht kapiert. Sie haben sich verlaufen und sind nie gefunden worden. Das ist die ganze Geschichte. Wer hat sich verlaufen? Ach, es sind immer Leute verschwunden in den Towns. Vor ein paar Jahren sogar 4 Holzfäller. Willst du allen Ernstes sagen, dass die sich verlaufen haben? Verdammt, die haben da oben gelebt. Und was macht Blackway dort? Blackway? Keine Ahnung. Ihm gefällt's da oben. Weil alles so schön ruhig ist. Nichts als Bären, Elche und Vögel. Und eben das, was die 4 Holzfäller erwischt hat. Erzähl keine Geschichten, Wiz. Die drei gingen hintereinander. Erst Nate, dann Lillian und dann der hinkende Lester, der das Paket unter den rechten Arm geklemmt hatte. Lillian starrte auf Nates Rücken. Er trug ein schmutziges graues T-Shirt, auf dem in großen blauen Buchstaben L.O.V.E. stand. Was soll das bedeuten? Nate! Gar nichts. Was glauben Sie denn? Das hat er von seiner Freundin gekriegt. Das hat Rena dir geschenkt, oder? Rena? Hat sie nicht. Sie ist nicht meine Freundin. Lillian ging weiter. Dieser Rücken sah gar nicht übel aus. Überhaupt sah Nate the Great nicht schlecht aus. Aber Rena? Was für ein Name. Lillian konnte hören, was Kevin sagen würde. Er hatte sie immer zum Lachen gebracht. Bis Blackway aufgetaucht war und ihm Drohungen zugeflüstert hatte, über die er nie sprach. Plötzlich ging er nicht mal mehr aus dem Haus. Eines Tages kam sie von der Arbeit und Kevin war nicht mehr da. Kein Brief. Gar nichts. Les! Was ist das? Durch das Grün des Waldes schimmerte etwas Dunkles. Ihr beide wartet hier. Nate? Ja? Was passiert, wenn wir Blackway finden? Was ist der Plan? Plan? Genau. Ihr habt doch einen Plan, oder? Ich habe keine Angst vor Blackway. Nein, aber Lester. Er hat einen Plan, oder? Mit dem Gewehr oder irgendwas. Ich denke, du willst keine Waffen. Kommt jetzt. Hinter der nächsten Biegung stand ein großer Ford Pickup. Er war schwarz, einigermaßen neu und stand auf überdimensionierten Reifen. Das ist Blackways Wagen. Der Schlüssel steckt. Er hat ihn vergessen? Er hat ihn stecken lassen. Keiner würde versuchen, seinen Wagen zu klauen. Und wenn es einer nicht weiß? Wer hier raufkommt, weiß es. Nate? Damit wir uns verstehen. Wenn wir jetzt Blackways Schlüssel nehmen, gibt es kein Zurück mehr. Dann müssen wir die Sache durchziehen. Bis zum Ende. In den Towns gibt es gar nichts, auch keine Polizei. Wie praktisch für Blackway. Und was ist mit Sheriff Wingate? Die Towns liegen außerhalb seines Bezirks. Da sind ihm die Hände gebunden. Wie praktisch für Wingate. Genau. Wir wissen ja, wie gern er sich auf das Gesetz beruft. Was willst du damit sagen? Sonst hätte er der Lady mit den langen Haaren doch geholfen. Wingate weiß, was er tut. Wenn er nicht geholfen hat, dann nur, weil er einen besseren Plan hatte. Genau. Scotty. Das war wirklich ein super Plan von Wingate, oder? Scotty war nicht sein Plan. Das war nicht sein Plan? Das glaubst du doch selbst nicht. Es ist gleich hinter der Biegung. Ich gehe mal vor und sehe mich um. Okay. Lillian setzte sich neben dem Weg ins Gras. Sie war erschöpft. Ihre Knöchel schmerzten. Nate ging rastlos auf und ab. Was ist denn los mit dir? Setz dich. Ich stehe lieber. Rena, hä? Wollt ihr heiraten? Wer? Was ist? Nichts. Komm schon, hör auf. Es wird nicht funktionieren, oder? Was? Lillian sah Blackwell vor sich wie eine schwarze Wand. Er hatte Kevin wie einen Bleistift zerbrochen. Ihn ausgeblasen wie eine Geburtstagskerze. Er tat, was er wollte. Er nahm sich, was er wollte. Sie hatten ihr einen Jungspund und einen alten Sack mitgegeben, der kaum noch laufen konnte. Keiner würde sie beschützen. Alles okay? Alles okay. Du willst mir erzählen, dass Wingate die ganze Sache geplant hat? Er hat gewusst, dass Scotty nicht hier sein würde, Les und Nate aber schon? Und dass du ihr die beiden mitgibst? Das hast du gesagt, nicht ich. Das glaubst du doch selbst nicht. Vielleicht aber doch. Ihr haltet Wingate für unfähig. Ich sage, er ist gar nicht so dumm. Ach ja? Dann hat er mich getäuscht. Du wärst nicht der Erste. Habe ich recht, Mason? Sowas von recht. Worüber redet ihr? Hast du schon mal mit Wingate Poker gespielt? Blackway ist nicht da. Das ist sehr gut. Moment mal, Lester. Wir werden ihn erwarten. Es ist viel besser, wenn er zu uns kommt. Es blieb Lilia nichts anderes übrig, als sich den beiden anzuschließen. Hinter der Biegung führte der Weg hinab in eine flache Mulde, wo einst ein Holzfällerlager gewesen war. Eine Wüste aus Sägemehl ohne jeden Bewuchs. Hier haben mal 50 Männer gearbeitet. Der erste Job, den ich im Wald hatte, war hier. Und was ist das? Das ist Blackways Hütte. Sieht aus wie ein Schulbus. Ja, den haben sie als Schlafbaracke hier raufgeschafft. Das Sägemehl unter ihren Füßen war weich, lautlos, ohne Spuren. Es war, als würde man auf dem Mond gehen. Der Schulbus hatte keine Räder, er stand auf den Achsen im Sägemehl. Vor der Tür war eine Feuerstelle, daneben zwei alte Sitze aus dem Bus. Wir brauchen ein Feuer. Geh Holz suchen, mach es schön groß. Okay. Was soll das? Er wird das Feuer sehen. Dann weiß er, dass jemand hier ist. Genau. Es wird nicht funktionieren, Lester. Wir müssen verschwinden. Geht nicht. Hier ist doch niemand. Wir können einfach wieder gehen. Ich habe Ihnen doch gesagt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir es durchziehen. Warum? Weil wir seinen Wagenschlüssel haben? Wir bringen ihn wieder zurück. Er wird es gar nicht merken. Wollen Sie etwa sagen, er weiß es schon? Also dann. Warten Sie. Wohin gehen Sie? Weiß ich noch nicht so genau. Nicht sehr weit. Das ist wieder bloß so ein Trick, oder? Nicht bloß so ein Trick. Das ist mein letzter. Der muss es also bringen. Drücken Sie die Daumen. Lester verschwand hinter einem Sägemehlhügel. Es wurde immer dunkler. Die Nacht schloss sich um sie wie eine gewaltige Faust. War Blackway schon irgendwo in der Nähe und beobachtete sie? Sie konnte seine Anwesenheit spüren. Lester war nicht weit entfernt, aber das sollten die anderen nicht wissen. Dann blieb ihm das Überraschungsmoment, wenn Blackway kam. So ziemlich das Einzige, was er hatte. Und er hatte Onkel Walts Flinte. Doppelläufe mit einem Kaliber wie Wasserrohre. Eine Nummer größer war schon Artillerie. Inzwischen war es stockdunkel. Jetzt konnte er sich von hinten an den Bus anschleichen. Für das, was Lester vorhatte, musste er so dicht wie möglich bei Lillian und Nate sein. An einem Ort, wo ihn niemand vermutete. Nämlich oben auf dem Dach. Was passiert, wenn er kommt? Les? Blackway. Ich weiß nicht, ich habe keine Angst vor Blackway. Das sagst du schon die ganze Zeit. Komm, setz dich. Ich stehe lieber. Aber jetzt, wo Les nicht da ist, kann ich dir ja sagen, dass ich nicht traurig bin, wenn das Ganze vorbei ist. Ich hab doch recht mit dem Gewehr, oder? Das ist doch ein Gewehr, das Lester da mit sich herumträgt. Ich weiß nicht. Glaub schon. Komm, setz dich. Meinetwegen. Blackway wird sich wohl kaum von einem Gewehr einschüchtern lassen. Es wird nicht funktionieren. Vielleicht nicht. Warum hören wir dann nicht auf? Wir sind so weit gegangen, jetzt müssen wir das durchziehen. Sagt Les. Les. Scheiß auf Les. Nur die Ruhe. Hallo, Süße. Wer ist der da? Wer ist dein Freund, Süße? Hast du ein Baby mitgebracht? Wo sind denn die Männer? Sie kämpften miteinander. Und eine Zeit lang sah es tatsächlich so aus, als hätte Nate gegen Blackway eine Chance. Blackway spuckte Blut. Doch dann hatte er plötzlich eine Axt in der Hand. Wo kam die her? Nate war genauso überrascht wie Lillian. Schau her, Süße. Meinetwegen. Wir lassen ihn wirklich hier. Sieht ganz so aus, oder? Und wenn ihn jemand findet? Hier gibt's Kojoten, Füchse, Bussarde, Krähen. Die werden ihn finden. Und ihn fressen. In einer Woche ist von Blackway nichts mehr übrig. Warum wollten Sie nicht, dass ich ihn sehe? Wenn einem der Kopf vom Körper gerissen wird, ist das kein schöner Anblick. Ich dachte, das Gewehr soll Blackway bloß Angst machen, nicht ihn töten. Man kann Blackway keine Angst machen, das wissen Sie doch. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat nicht damit gerechnet, dass ein anderer genauso weit gehen würde wie er. Ist noch Bier da? Nein, alles getrunken. Wingate hatte also ein gezinktes Kartenspiel. Ja, weil er einem notorischen Falschspieler einen Denkzettel verpassen wollte. Ich glaube immer noch, dass er einfach Glück hatte. Dann kannst du auch an Marsmenschen glauben. Alles klar. Wingate hat beim Pokern die Karten gezinkt, irgendein Ungeheuer hat die vier Holzfäller abgemurkst und die Demokraten haben die Twin Towers zum Einsturz gebracht. Ihr Jungs müsst noch viel lernen. Gut, dass nicht einer von euch heute gegen Blackway antreten musste. Glaubst du, dass sie ihn gefunden haben? Könnte doch sein. Kein Bier mehr da. Tja, Leute, es wird Zeit. Also dann. Ihr habt es geschafft. Klar. Was haben Sie denn gedacht? Sie standen vor Lesters Haus. Die Windspiele im Vorgarten regten sich nicht. Die Ente flog nicht, der Holzfäller hackte nicht, der Indianer paddelte nicht. Bald würde es hell werden. Nate war eingeschlafen. Lillian saß jetzt am Steuer. Fahren Sie ihn nach Hause. Ich sollte ihn besser zu einem Arzt bringen. Ihm geht's bald wieder gut. Was er jetzt braucht, ist Schwester Rena, die sich ein bisschen um ihn kümmert. Na los. Lester? Fahren Sie schon. Lester legte die Flinte über die Schulter und ging langsam zur Haustür. In Gedanken sah er noch einmal Lillians offenes, zerzaustes Haar, das ihr über den Rücken fiel. Nate? Schläfst du? Nein. Wie geht's dir? Ist nicht so schlimm. Wie Les gesagt hat. Deine Freundin wird sich um dich kümmern, oder? Rena ist nicht meine Freundin. Was denn dann? Ich weiß nicht. Ihr Stiefvater ist ein Cousin meiner Mutter, glaube ich. Ist sie dann meine Cousine? Dann hast du also keine Freundin? Nein. Warum nicht? Kein Bedarf. Sie standen jetzt vor dem Haus, in dem Lillian mit Kevin Bay gewohnt hatte. Im allerersten Licht des neuen Tages. Du brauchst wirklich niemanden? Warum bist du dann heute mitgegangen? Gestern. Also gestern. Weil es der Boss gesagt hat. Du meinst, Whizzer? Er und Les. Und du tust, was sie sagen? Klar. Warum? Es gibt keinen Grund, warum nicht. Außer, dass du beinahe umgebracht worden wärst. Nate? Ja? Was meinst du? Würdest du nochmal mit mir gehen? Wann? Jetzt. Meinetwegen. Frühaufsteher. Du bist früh auf. Ich brauche anscheinend nicht mehr so viel Schlaf, Sheriff. Der Nebel wird sich bald auflösen. Wird wieder ein schöner Tag. Na, die Frau, hinter der Blackway her ist, gestern hier? Du meinst sie mit den langen Haaren? Ja. Sie hat gesagt, du hast sie geschickt. Stimmt. Aber Scotty war nicht da. Sie ist mit Lester und Nate the Great losgezogen. Du hast gedacht, die beiden wären der Sache gewachsen? Oh, Nate the Great redet nicht besonders viel. Aber er hat mehr drauf, als man so denkt. Und Les, du kennst ihn ja. Ich kenne ihn. Du hast ihr gesagt, dass du nichts für sie tun kannst, oder? Tja, da musst du wohl irgendjemand anders was unternehmen. Sie wollte, dass ich Blackway festnehme. Ich habe ihr gesagt, das wäre ein Land ohne Recht und Gesetz, in dem ich das könnte. Würdest du in einem Land ohne Recht und Gesetz leben wollen? Eher nicht. Aber ich hätte nichts dagegen, in einem Land ohne Blackway zu leben. Wie es aussieht, tust du das ja, oder? Würde mich nicht wundern. Männer mit Erfahrung. Nach dem gleichnamigen Roman von Castle Freeman. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Es sprachen Erzähler Wolfgang Pregler, Lilien Maike Droste, Lester Walter Renneisen, Nate Stefan Haschke, Sheriff Wingate Karl Kranzkowski, Wizard Berthold Tötzke. In weiteren Rollen Robert Bester, Nico Eleftheriadis, Thomas Höhne, Jo Jung, Nadine Kettler, Horst Kotteba, Holger Kunkel, Florian von Manteuffel, Friedhelm Plock, Götz Schulte und Michael Schütz. Ton und Technik Andreas Völzing und Robert Müller. Regieassistenz Eva Solloch. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Südwestrundfunk 2018.